Kapitel 4 Wunder. Wir sind wieder zu Hause. Zum Glück sind meine Eltern noch nicht zurück. Christina und ich sitzen am Schreibtisch in meinem Zimmer. Sehr konzentriert lesen wir das Heft. Oder besser, Christina liest und diktiert mir Wort für Wort. Sie ist wirklich gut. Auch ich versuche zu lesen, aber das dauert viel zu lange. Sie hingegen ist schnell und genau. Wort für Wort schreiben wir alles auf. Dann lesen wir. Es ist eine Folge von Zutaten und Formeln. Zwei Wörter kommen immer wieder. Produkt und Waldfrüchte. Die Waldfrüchte müssen die Basis für dieses Produkt sein, sagt Christina. Du hast mir gesagt, dass Herr Barth in seinem Treibhaus Waldfrüchte züchtet. Genau, antworte ich. Er hat sie wahrscheinlich für dieses Produkt gebraucht. Er hat es Wunder genannt, nicht wahr? Ja. Hier schreibt er, man muss das Gesicht einmal am Tag, am Morgen oder am Abend damit eincremen. Ist das vielleicht eine Schönheitscreme? Fragt Christina dann. Es kann aber keine normale Schönheitscreme sein. Es muss eine Wundercreme sein. Der Name selbst sagt es, oder? Vielleicht lässt sie die Haut jünger aussehen. Ja, du hast recht. Es muss eine Wundercreme sein. Vielleicht will jemand die Formel und hat Herrn Barth deshalb entführt. Sollen wir weiterlesen? Es gibt noch viele Seiten, fragt Christina. Nein, sage ich, das brauchen wir nicht. Jetzt wissen wir alles. Weißt du, dass du wirklich gut bist? Gut? Was meinst du damit? Ich meine, du hast verstanden, dass das im Heft keine Rezepte waren. Du liest sehr schnell rückwärts und verstehst sofort alles. Vielleicht bist du wirklich so intelligent, wie meine Mutter sagt. Kann sein, sagt Christina. Aber die Jungen mögen das nicht. In der Schule sagt man, dass ich zu intelligent bin. Vielleicht denkst du das auch. Nein, das denke ich nicht. Aber du hast mich nie gemocht. Das stimmt. Aber nicht, weil du intelligent bist, sondern weil du eine Perfektionistin bist und... Aber sprechen wir später darüber. Ich will sofort zur Polizei gehen. Ich muss ihnen von unserer Entdeckung erzählen. Willst du nicht zuerst mit deinen Eltern darüber sprechen? Fragt sie. Nein, meine Eltern nehmen mich nie ernst. Für sie bin ich immer noch ein Kind. Meine sind genauso. Gehen wir also sofort zum Polizeiamt. Nein, bleib du bitte hier. Meine Mutter kommt bald zurück. Sie will mich sicher anrufen und stellt Fragen. Und das wollen wir nicht, oder? Du hast recht. Ich bleibe also am besten hier, sagt Christina. Dann tschüss. Tschüss. Ich gehe aus dem Haus. Ich denke an Herrn Barth. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich mache mich auf den Weg ins Dorf. Wie immer fahren keine Autos. Die Straße geht die Felder und dann einen Wald entlang. Plötzlich passiert etwas. Ein Auto fährt blitzschnell vorbei. Es hält direkt vor mir an. Zwei Männer steigen aus. Ich bleibe ein paar Sekunden stehen und beginne dann zu laufen. Ich bin groß und habe lange Beine. Ich bin schnell. Ich laufe durch den Wald, vorbei an Bäumen und Büschen. Vielleicht kann ich sie hinter mir lassen, sage ich mir. Aber plötzlich stolpere ich. Ich stehe auf, aber es ist zu spät. Die zwei Männer sind bei mir. Einer trägt eine Pistole in der Hand. Er richtet sie auf mich. Jetzt kommst du mit uns, sagt er mir. Was wollen Sie? Frage ich. Schnauze, sagt der Mann mit der Pistole. Ich folge ihm bis zum Auto. Der eine Mann setzt sich auf den Fahrersitz. Ich setze mich mit dem anderen nach hinten. Das Auto fährt los. Was wollen Sie? Frage ich noch einmal. Und der Mann mit der Pistole sagt erneut: Schnauze! Ich habe große Angst. Was wird mit mir geschehen?